Kein Höllenfeind kann mich verschlingen, das schreiende Gewissen schweigt. Was sollte mich der Feinde Zahl umringen? Der Tod hat selbsten keine Macht. Mir aber ist der Sieg schon zugedacht, weil sich mein Helfer mir, mein Jesus,